mir Kummer sein. O Torheit, dieses macht ihr Pein. Im Fall sie wird verachtet. Welt, schäme dich, Gott hat ja dich ja so sehr geliebt, dass er sein eingeborenes Kind für deine Sünd zur größten Schmach um deine Ehre gibt. Und du willst nicht zum Jesu Willen leiden. Die Traurigkeit der Welt ist niemals größer, als wenn man ihr mitliest nach ihren Ehren trachtet. Es ist ja besser, ich trage Christi Schmach, solange es ihm gefällt. Es ist ja nur ein Leiden dieser Zeit. Ich weiß gewiss, dass mich die Ewigkeit dafür mit Preis und Ehren krönet. Ob mich die Welt verspottet und verhöhnet, ob sich mich gleich verächtlich hält. Wenn mich mein Jesus hielt, was frag ich mal?